Es ist so eine starke Präsenz Gottes. Wir sind in ihm, an himmlische Orte. Lass dich einfach fallen. Und das passt so wunderbar, weil ich hatte so ein paar Themen, die mir auf dem Herzen liegen. Und das passt einfach jetzt zu dem Thema Meditation. Gottes Wort sagt, sinne Tag und Nacht über mein Wort, so wirst du Erfolg haben auf all deinen Wegen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht nur aus Brot allein, sondern aus jedem Wort, welches aus dem Munde Gottes kommt. Und wir sind geboren aus diesem unvergänglichen Samen des Evangeliums. Und dieser Same braucht Bewässerung. Und er wird bewässert, indem wir die Wahrheit sprechen, weil dieses Wort Kraft hat. Und genauso wie wenn wir eine Blume oder einen Obstbaum oder was auch immer in die Erde pflanzen, wir überlegen, wo wir es pflanzen, wie viel Licht bedarf die Pflanze. Wir begießen es, wir pflegen es, damit es Frucht bringt. Und genau so ist es, dieses Same, was in unserem Geist gelegt worden ist, braucht Nahrung. Wir sind Geist aus Gott geboren und das Wort ist Geist und ist Leben. Und ich spreche jetzt von mir. Ich weiß, dass Gott mich sehr liebt. Ich weiß, dass Jesus für mich alles vollbracht hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leib zerbrochen hat, dass er sein Blut vergossen hat und dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Aber ich spüre es immer wieder, dass ich tiefer in diesem Wasserbad der Liebe baden soll. Und das habe ich jetzt so, ich war weg. Und es waren so interessante Umstände. Und ein Tag habe ich mir das so alles so angeschaut und angehört und ich merkte, oh, ich werde irgendwie nicht so gut. Und ich sage, nein. Wer bin ich? Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin ein Meisterstück, wie wir heute gehört haben. Ich bin sein Werk. Und er hat die guten Werke für mich bereits vorbereitet, in denen ich wandeln soll. Also brauche ich nicht meine Sinne, meine Augen, meine Ohren und all das zu aktivieren, was so im Natürlichen ist, sondern ich bin ein Übernatürlicher. Genauso wie du. Und ich bin im Hause meines Vaters, da oben in Christus versetzt. Und ich sinne über die Wahrheit, die mein Vater spricht. Und das ist einfach irgendwie menschlich ein bisschen interessant, ne? Aber es ist wunderbar, weil indem ich mich entscheide, so wie das Wort auch sagt, sinne auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist, verändern sich Situationen. Ich bleibe in dieser bewussten Position an himmlische Orte versetzt, wissend, dass ich aus Gott geboren bin und dass das, was er sagt, meine Realität ist. Und das heißt auch, ich schaue ihn dann an, denn er ist das Wort. Und indem ich ihn anschaue, werde ich verwandelt. Und das ist so leicht. Also es bedarf eine Entscheidung. Und so habe ich mich entschieden, nicht mehr auf, was die Ohren so hören, nicht was die Augen so sehen, nicht was so in mir so, sondern ich habe gesagt, nein, ich kehre jetzt um. Und dann habe ich gesagt, Vater, und ich bade jetzt in deiner Liebe. Und ich danke dir, und das spricht der Vater euch auch. Und ich danke dir, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich danke dir, dass die Disziplin in mir ist, weil du bist der Disziplinierteste, Jesus. Ich danke dir, dass die Liebe in mir ist, weil du bist die Liebe. Du bist die Liebe, die die Feinde liebt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass mich nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Ich danke dir, dass du mich mit ewiger Liebe liebst. Ich danke dir, dass deine Güte und deine Gnade jeden Tag neu ist. Ich danke dir, dass deine Gunst auf meinem Leben ist. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, die in mir Wohnung genommen hat. Ich danke dir, dass du das Licht der Welt in mir bist. Und da, wo du das Licht der Welt in mir erscheint, ist eingenommenes Land und jede Finsternis wird vertrieben. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen habe und nicht aus meinen Sinnen leben muss, sondern ich weiß, dass ich in deinem Sieg lebe. Ich bin ein Triumphator, weil du triumphiert hast. Ich muss nicht kämpfen gegen irgendwelche dämonischen Mächte, sondern ich weiß, ich bin in dir in der Position des Siegers und von da habe ich die Autorität zu sprechen und die Dinge geschehen. Und ich danke dir dafür. Und das habe ich einfach so während des Tages immer wieder so gemacht und so gemacht und ich habe gemerkt, boah, ich werde immer freudiger, ich werde immer lustiger, ich werde immer entspannter und ich merke, oh, um mich herum ist alles so schön plötzlich. All das, was so ein bisschen turbulent und interessant war, hat sich verwandelt, weil in seiner Gegenwart verwandelt sich alles. In seiner Herrlichkeit verwandelt sich alles. Da kann keine Komischkeiten sich halten. Und das ist so wunderbar, dass wir durch ihn Atmosphären-Shifter sind. Umstände-Shifter. Liebende sind. Licht sind. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben, das Licht der Welt lebt in mir und da, wo ich auftrete, ist eingenommenes Land und dieses Licht vertreibt jede Finsternis. Oh, ist das wunderbar. Oh, ist das wunderbar. Danke, danke, danke. Und ich möchte abschließen mit diesem wunderbaren Wort aus dem Psalmen, wo David sagt, und dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also indem wir über sein Wort meditieren, über ihn nachsinnen und murmeln. Ich habe so überlegt, die Juden, wenn sie, die orthodoxen Juden, die Gläubigen, die gehen ja zu Klagemauern und wippen und sprechen die Tora, die ersten 5 Bücher Mose. Und das ist schon mal das Wort Gottes und das hat Kraft. Wie viel mehr wir, die wir das Evangelium haben, Christus in uns, diese lebendige Hoffnung, wie viel mehr wir, wenn wir diese Worte sprechen, die er uns gegeben hat, dann ist das gewaltig. Und das möchte ich jeden einzigen heute ermutigen. Du bist das Licht der Welt und du wandelst in ihn und du bist an himmlische Orte und du bist der, der er sagt, dass du bist. Du kannst das, was er sagt, dass du kannst. Und du veränderst die Welt. Halleluja. Amen. Amen. Du veränderst die Welt. Sag das mal so, dass es persönlich für dich ist. Und sag mal, ich verändere die Welt. Ich verändere die Welt um mich herum. Mit Christus, der in mir wohnt. Der die Liebe ist. der geduldig ist, treu. Halleluja. Du veränderst die Welt. Du veränderst die Atmosphäre. Aber um das tun zu können, brauchst du ja eine Substanz, mit der du das bewirken möchtest. Aus dir heraus, und da ist das Wort super klar, aus dir heraus, ohne Christus in dir, no chance, habe ich ja gleich am Anfang schon gesagt, keine Chance. Das funktioniert nicht. Alles Holz, Heu und Stroh. Alles nicht zu gebrauchen. Aber mit dem Christus in dir und mit dem Zugang zu den himmlischen Welten, und das ist ja nicht nur ein Zugang, so, ich weiß nicht, vergleich das mal, sagen wir mal, wir hätten jetzt ein Schloss und da gäbe es also einen Schatzbereich und du hättest jetzt eine Eintrittskarte da so, aber der Schatzbereich ist jetzt nicht so inkludiert, auch nicht die Privatgemächer, sondern nur so ein kleiner Teil. Aber so ist es bei Gott nicht. Du hast Zutritt nicht nur zum Thronsaal oder zu Gott persönlich, ich meine, hallo, es wäre ja so, als wenn wir hier irdisch, keine Ahnung, den Präsidenten der USA treffen könnten oder so, ne? Das kannst du nämlich im Irdischen nicht so einfach, ja? Das kannst du gerne mal anfragen, das wird nichts. Aber Gott, da hast du hast direkten Zutritt. Versteht ihr? Ihr habt Zutritt. Und dann haben wir nicht nur Zutritt, so dann können wir mal rein und uns das alles so angucken. Das wäre ja auch schon, wenn das mit dem Schloss vergleichen würden, toll, oder? Nee, du hast sogar Zugriff. Du kannst das ergreifen, was da ist. Wir hatten da am Freitag drüber gesprochen, ne? Dass man da die Taschen mit vollpacken kann. Also manchmal gibt es ja so Atmosphären um uns herum, die nicht so genial sind und die einer definitiven Veränderung bedürfen. Und da steht man manchmal so als Mensch davor und merkt, wie unmöglich das eigentlich ist, oder? Ja, unmöglich. Manchmal ist es wirklich unmöglich. Aber für Gott, das wisst ihr, ist nichts unmöglich, ne? Also das ist Gute an Gott. Das muss man immer wissen. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir haben gesungen, dass der auf dem Wasser läuft und die Toten auferweckt und dass er natürlich alles kann. Auch jedes Naturgesetz außer Kraft setzen, jede Atmosphäre shiften. Um das alles tun zu können, musst du etwas in dein Gepäck sozusagen nehmen, aus diesem himmlischen Bereich, und da hatte ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wenn du da reingegriffen hast, und manchmal machen wir ja auch in Stuttgart immer diese Gymnastik, indem wir da einfach in so einen Raum greifen, ich greife jetzt hier nicht in die Luft, das tue ich ja zwar aber mit meiner irdischen Hand hier, aber im geistlichen Raum kannst du ja in diesen Raum des Himmels reingreifen und dir das dort holen oder mitnehmen, was du hier brauchst. Und damit es hier sozusagen zur Wirklichkeit wird oder zur Sichtbarkeit bekommt, ist manchmal Geduld gefragt, manchmal auch nicht, es ist halt unterschiedlich. Aber wenn du dich damit sozusagen bepackst mit den Sachen und die im Glauben ergreifst, diese Sachen, dann passiert das, was Olivera gesagt hat. Dann sinnst du über dieses Wort nach und dann sinnst du darüber nach und dann sinnst du dann nochmal drüber nach und dann bist du immer noch dabei, darüber nachzusinnen und dann stehst du morgens schon damit auf und gehst abends damit ins Bett und denkst, krass, das ist ja einfach krass. Die Möglichkeiten, die du hast, die sind so viel höher, größer, mehr, als was du überhaupt im Moment erdenken kannst. So viel mehr. Und ich hatte gedacht, weil ich ja auch wirklich gerne über Glauben spreche und das auch ja die ganze Zeit jetzt hier schon, glaube ich, zweimal hintereinander getan habe, habe ich euch mal was mitgebracht. Ab und zu bringe ich ja mal was mit. Rainer bringt ja öfter was mit. Ich bringe nicht so oft was mit, aber jetzt bringe ich mal was mit. Was ist das? Wasser. Mhm. Ja, ja, es ist eine Flüssigkeit. Das ist natürlich richtig und es ist auch Wasser. Oder ist es wirklich Wasser? Ah, man weiß es nicht. Also der erste Sinn, mit dem du versucht hast, hier rauszufinden, was das hier ist, ja, waren deine Augen, die natürlich Wasser schon mal gesehen haben und deswegen das hier zuordnen können. Ich habe es ja auch nicht eingefärbt. Aber ihr sagt, wenn die schon so komisch fragt hier vorne, dann könnte es ja auch sein, dass das noch was anderes ist. Dazu müsstest du einen weiteren Sinn anschalten, um das rauszufinden. Riechen, ah ja, okay. Mach mal auf, bitte. Aha. Also könnte es ja Wasser sein, ne? Könnte Wasser sein. Aber es ist nicht sicher. Du brauchst noch einen Sinn, um da wirklich jetzt ganz sicher zu sein. Also riecht neutral, ist schon mal gut, ne? Riecht neutral. Wir brauchen noch einen Sinn. Wir müssen es tatsächlich schmecken. Das erspare ich euch jetzt. Ich habe da ganz viel Salz reingeschüttet. Das würden wir aber so, riechen tun wir das nicht. Aber wir haben durch unsere Sinne einen Beweis dann dafür gefunden, was hier drin ist, richtig? Ich habe ein Beweisbuch mitgebracht. Das liegt hier. Dieses Buch, dieses Wort Gottes ist ja auch, da könnte ich auch sagen, was ist das? Dann würdet ihr sagen, das ist das Wort Gottes, richtig? Dann würdet ihr sagen, das ist ein Buch, da sind Seiten drin. Und dann würdet ihr vielleicht noch sagen, das hat Gott aufschreiben lassen, das hat er gesagt und so weiter und so weiter. Da sind Geschichten drin, naja, alles Mögliche. Und vor allen Dingen ist da Wahrheit drin, richtig? Und jetzt brauchen wir ja auch mal einen Beweis, also hier haben wir ja jetzt rausgefunden, wie wir den Beweis jetzt hier, wie wir den Beweis erbringen. Um das hier zu beweisen, brauchen wir auch was. Da rede ich die ganze Zeit schon drüber. Wir brauchen Glauben, um das zu beweisen. Ganz einfach. Jesus hat ziemlich häufig zu Leuten gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht mein, also wenn das jetzt hier Jesus, mein Glaube hat dich geheilt, wobei Jesus den Glauben ja auch hatte, sondern ganz oft, dein Glaube hat dich geheilt. Die Leute sind zu Jesus gekommen, haben dem, was er ist oder wie er sich dargestellt hat und was er alles so getan hat, Glauben geschenkt, Vertrauen geschenkt und sind dann zu dem passenden Ergebnis gekommen, richtig? Damit ist der Beweis dann erbracht. Jesus ist der, der heilt. Jesus ist natürlich auch der, der hier auch Atmosphären verändern kann. Jesus kann natürlich auch auf dem Wasser gehen und Tote auferwecken. Es geht ja nicht immer nur um Heilung oder solche Themen. Es geht ja auch ganz oft um Situationen, in denen wir stecken, die, was weiß ich, auf der Arbeit oder sonst wo schwierig sind, die auch einer Veränderung bedürfen. Und auch da gibt's immer wieder im Wort Gottes ja eine Verheißung. Die steht hier drin, zwischen diesen ganzen Buchdeckeln versteckt. Sie wird doch aber erst, sie wird für dich erst einen Beweis erbringen können, wenn du sie kennst. Also wir haben ja gesagt, wir kennen Wasser, das kennen wir. Wir würden das auch mit, also das salzig, das würden wir auch noch rausfinden. Wir würden auch riechen und merken, ne, neutral und so. Und ich hätte ja auch Benzin reinschütten können, sieht nämlich so ähnlich aus, stinkt dann nur fürchterlich. Aber ne, das sehe ich ganz ähnlich. Wenn das so ein ganz klares, ne, gereinigtes 100% da dann, ne, so oder Alkohol oder sowas, ne, würde man denn sehen. Genau, ist ja nur, riecht ein bisschen anders. Aber hier ist ja auch was drin, was wirklich, wo wir einen Beweis für brauchen. Und da scheitern wir so oft. Weil wir denken, wenn wir da eine Sache rausgegriffen haben, dann müsste sie, also möglichst bitte am besten gleich, okay, eine Woche auch noch, aber wenn es sich über Monate hinziehen würde, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Versteht ihr? Aber das ist ja Quatsch. Das kann ja nicht angehen. Gott lügt ja nicht. Ist also nicht, das ist also nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es muss also wahr sein. Es muss sich bewahrheiten können. Und zwar für jeden. Oder? Also hier dran kann es schon mal nicht liegen. Aber an uns natürlich schon. Echter, biblischer, göttlicher Glaube bleibt fest, auch wenn ihm noch die gegenteiligen Beweise durch die fünf Sinne gegenüberstehen. Genau. Und da sind wir dann in einem kleinen Kampf manchmal begriffen, weil das ja manchmal dann ein bisschen dauert, ne? Genau. Der Glaube ist auch eine Besitzurkunde. Ich bin jetzt, habe ich ja schon erzählt, Andreas auch, wir sind Besitzer eines Hauses, das in Kiel steht. Weil meine Tante gestorben ist und wir sind Erben. Ich wohne nicht da drin. Ich kann dir das jetzt auch nur so sagen. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich, und er weiß es auch, wir sind Besitzer. Steht im Testament, das ist verbrieft und versiegelt. Das ist eine, die Besitzurkunde kommt noch, weil dieser Erbschein noch nicht da ist. Aber das macht ja nichts, der kommt auch noch. Wir sind Besitzer. Du bist auch Besitzer all der Verheißungen, aber die müssen für dich ja noch hier zur Wirklichkeit werden. Versteht ihr? Das Haus da, das ist schon wirklich. Und wenn etwas wirklich geworden ist, dann brauchen wir auch keinen Glauben mehr, weil dann ist es ja da. Den Glauben braucht man nur dann, wenn etwas noch nicht im Sichtbaren ist. Also ich weiß nicht, warum ich da ständig drauf rumreite, aber es ist so elementar wichtig, dass wir daran festhalten, auch wenn unsere fünf Sinne, die das jetzt hier wunderbar gelöst haben, das Problem, auch wenn unsere fünf Sinne sozusagen was völlig anderes uns signalisieren. Und trotzdem und nein, das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes ist wahr und das Wort Gottes wird sich für mich bewahrheiten. Also muss das Wort Gottes irgendwie nicht nur in dein Herz, sondern das Wort Gottes muss auf deine Lippen. Richtig? Ich habe mir aufgeschrieben, das Wort Gottes kann so lange nicht wirksam für uns sein, bis es durch unsere Lippen Glaube eingehaucht kriegt. Klar. Dann wird das Wort zur übernatürlichen Kraft. Logisch. Von alleine hat das erstmal hier so liegend so nicht so eine irrsinnige Wirksamkeit. Ne? Ich muss das anwenden. Hebräer 11, mein absoluter Lieblingsvers. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen. Eine Überzeugung von Tatsachen. Ich bin von der Tatsache dieses Hauses in Kiel ja überzeugt, außerdem habe ich schon mal gesehen, ich weiß, wie das da aussieht, alles klar. Aber die Tatsachen, die himmlisch bereitgestellt sind, von denen kann ich genauso überzeugt sein. Versteht ihr? Das ist kein Unterschied. Da sind erstens alle Ersatzteile da, aber da sind auch alle Wirksamkeiten, die wir brauchen. Nicht nur, um Atmosphären zu verändern oder irgendwas neu zu kreieren oder Dinge, die vielleicht auch im Beziehungsbereich kaputt gegangen sind. Gott kann alles. Amen? Amen. Amen. Und Jesus sagt in dem Markus 11, jetzt mal 24, darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Also spätestens, wenn du gebetet hast um eine Sache, die biblisch auch natürlich irgendwie eine Foundation hat hier, dann darfst du wissen, dass du es bereits empfangen hast. Das ist auch total wichtig. Und dass du das dann natürlich, Jesus sagt hier weiter, so wird es euch zuteil werden. Aha, Zeiträume sind hier nicht angegeben. Gut, macht nichts. Abraham zum Beispiel warf sein Vertrauen ja nicht weg, richtig? Auch wenn er da 25 Jahre auf seinen Sohn warten musste. Römer 4, 19, ich lese mal, bis 21. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht sein Leib in Betracht, der nämlich schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Aha, also eigentlich unmöglich. Ne? Die Situation ist ja unmöglich dann, ein Kind zu zeugen, unmöglich. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, steht im 2. Korinther 5, 7. Wir wandeln eben im Glauben und nicht im Schauen. Die fünf Sinne sind eben ganz oft, was den Glauben angeht, völlig unbrauchbar. Sowas von unbrauchbar. Ich habe noch einen Satz aufgeschrieben. Wer seine Gedankenwelt von den fünf Sinnen regieren lässt, kannst du ja mal drüber nachdenken, wer seine Gedankenwelt von den fünf Sinnen regieren lässt, versperrt sich den Zugang zu den himmlischen Reichtümern und kann im Glauben oder mit Glauben nicht siegreich sein. Klar, unmöglich, es ist unmöglich. Das ist auch ganz klar Unglaube dann, ne? Ja, wenn wir wirklich glauben, dann müssen wir den Bereich der fünf Sinne so lange ignorieren, bis das Geglaubte sichtbar wird. Also in diesem Bereich der fünf Sinne wahrnehmbar wird. So lange müssen wir daran ja festhalten. Dann, klar, endet der Glaube für die Sache, du kannst das nächste Projekt in Angriff nehmen. Oder du kannst auch gleichzeitig mehrere Projekte in Angriff nehmen. Ist ja ganz egal, das kannst du machen, wie du möchtest. Kannst auch mehrere gleichzeitig machen. Glaube ankert immer hier. Glaube ankert niemals im Sichtbaren, kann gar nicht im sichtbaren Bereich ankern. Weil alles, was wir hier sehen, ist so oder so aus Unsichtbarem entstanden. Alles, was du siehst, ist aus diesem Unsichtbaren entstanden. Wie können wir also glauben, dass wir hier etwas umändern könnten, indem wir mit dem Sichtbaren, übrigens gleichzeitig auch Vergänglichen, irgendwie irgendwas hier bewegen können? Das ist unlogisch. Ja, also wenn hier etwas geschiftet, weltveränderungstechnisch geschiftet werden muss, müssen wir, so wie es Gott auch gemacht hat, aus dem Ewigen, Unvergänglichen, das ist wichtig, weil wir könnten ja denken, boah, das sind uralte Geschichten hier da mit Noah und diesem Boot. Also die Situation wird ja hier nie wieder eintreten. Also hat Gott übrigens auch gesagt, aber egal. Also was soll ich mit der Geschichte so ungefähr, ne? Hatte ich letztes Mal schon gesagt. Es gibt mehrere Geschichten, wo man denkt, was soll ich denn damit jetzt? Da Gideon oder David oder so, da irgend so ein Riese, weiß ich auch nicht. Also und doch, sie haben ja alle eine tiefe, tiefe Wahrheit, die für uns wichtig ist. Auch ein Noah hat 100 Jahre an seinem Boot darum gebastelt. Um ihn herum nur Leute, die ihn für bekloppt erklärt haben. Für ein bisschen tschick, tschick, tschick, tschick. Erstens hatte es noch nie geregnet. Zweitens war gar kein Wasser da. Ich meine, man baut ja nicht ein Boot, also es gab schon Wasser, ne? Es war nicht so, dass da gar kein Wasser gab, aber der hat das Boot ja nicht am Hafen gebaut. Irgendwo auf dem Land, das ist doch Schwachsinn. Und das 100, das musst du dir mal vorstellen, 100 Jahre lang hat er das durchgezogen, das Ding zu Ende zu bauen. Warum? Weil Gott gesagt hat, dass er das machen soll. Und daran hat er festgehalten. Und deshalb sind diese Leute, diese Zeugen, davon spricht ja der Hebräer auch, wenn wir nun schon so eine riesige Wolke von Zeugen um uns haben, ja, auch Abraham, ne, der da 25 Jahre auf seinen Sohn wartet und dann anschließend den auch noch umbringen soll. Ich meine, man kann ja an manchen Sachen zweifeln, die Gott sagt, ne? So, also, weil sie manchmal auch so ein bisschen so sind, ne? 7-mal um Jericho rumlaufen. Oder mit 300 Mann irgend so eine Riesenarmee da in die Flucht schlagen. Ist genauso. Tschak, tschak. Ja? Aber deswegen zeigt es uns doch, dass immer dann, wenn die Männer und Frauen Gottes das gemacht haben, was Gott gesagt hat, dass sie tun sollen, dass dann immer eine Veränderung eingetreten ist. Sind wir uns da einig? Ja, Amen, sind wir. Genau, so ist es. Also lass dich nicht beirren von dem, was deine Augen im Moment sehen, sondern denke immer daran, dass du einfach so, wirklich einfach so, und das finde ich so schön, das macht mich immer so happy, dass ich einfach so in diesen Bereich gehen kann, in diesen geistlichen Bereich, mir dort etwas ergreifen kann, das mitnehmen kann, es in die Atmosphäre entsenden kann, man nennt das auch beten, und es macht da was. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Ich meine, das ist der Hammer. Einfach so. Du musst noch nicht mal was dafür bezahlen. Du hast freien Zugang. Du musst noch nicht mal eine Eintrittskarte kaufen. Nichts, gar nichts. Du musst da auch nicht anstehen. Wäre ja auch noch, ne? Anstehen. Das, weil Rainer war jetzt zuerst da. Und der hat da so eine lange Liste und ich komme nicht dran. Ja, selbst das noch nicht mal. Du hast immer direkten Zugang zu allen himmlischen Gütern. Oh yes, ja, und dann das Mitnehmen ist auch so leicht, ne? Das ist auch so. Also es ist total einfach. Total simpel. Und all das hat Christus für uns erwirkt. Ich finde das so wow eigentlich. So wow, dass man manchmal denkt, und das sagen viele Leute ja auch, das ist zu einfach. Nee, also so einfach geht's jetzt nicht. Nee, also tut mir leid, weiß ich noch, mein Onkel damals, der ist auch schon gestorben jetzt. Nee. Nee, das nicht. Da muss schon ein bisschen mit Kraftanstrengung, muss das noch irgendwie verbunden sein. Ja, es braucht etwas. Und das habe ich am Anfang gesagt. Das ist nämlich das, wo du, wenn du ankerst und es in dem Moment noch nicht gleich zustande kommt, du nämlich dranbleiben musst. Und das ist, finde ich, schon wirklich, wir nennen das den guten Kampf des Glaubens, das ist manchmal wirklich ein Kampf. Weil ja die 5 Sinne dir die ganze Zeit dazwischen quatschen. Ne? Die sind die ganze Zeit am Labern. Ja, also wenn du Schmerzen hast zum Beispiel, wie willst du das da abstellen, außer Ibuprofen oder sonstige Hammerschmerztabletten, fällt einem da ja sonst irdisch auch erstmal nichts ein. Ja, so. Oder irgendwie so andere Sachen, die so Gerüche und also, da kannst du mal versuchen, das abzustellen. Ja, da kannst du ja nur rausgehen aus dem Raum, um das abzustellen. Aber selbst so, das kriegst du ja alles nicht hin. Immer sind die dabei, uns irgendwie manchmal wirklich ein Bein zu stellen. Aber andererseits haben die eine ganz wichtige Wirksamkeit. Denn wenn der Erste hier gesagt hat, das ist Wasser, und ich hätte gesagt, ja, dann teste mal, ob das auch stimmt. Und einer nimmt das und setzt an, schmecken, ne? So richtig so, okay, wäre schlecht gewesen, ne? Genau. Also, wir merken uns zum wievielten Mal auch immer, dass der Glaube, der uns tatsächlich sogar geschenkt wurde, erstens relativ einfach zu nutzen ist, ohne Kraftanstrengung. Es kostet nichts, du hast Zugang jederzeit. Du kannst dir alle diese Dinge nehmen. Aber was noch viel besser ist, wenn du nicht zweifelst, wie so eine Meereswoge das manchmal so an sich hat, wenn sie so hin und her schwappelt, dann wirst du den Beweis erbringen können, hier irdisch, dass das Wort wahr ist. Wir wissen auch so, dass das Wort wahr ist. Ja, das können wir ja gedanklich, können wir ja zustimmen, aber den Beweis brauchen wir ja auch. Amen dazu. Also viel Spaß beim Glauben. Immer wieder neu, jede Woche, ne? Immer wieder neu. Ich weiß ja nicht, was ihr letztes Mal ergriffen habt, aber ich hoffe, ihr haltet es immer noch fest, wenn es noch nicht in Existenz gekommen ist. Ne? Da hatten wir mal ganz bewusst, wirklich mal so richtig bewusst reingegriffen. Halte das fest. Und sprich auch weiter darüber, was du sehen willst. Sprich nicht darüber, was du nicht sehen willst. Ja? Immer das sprechen, was wir sehen wollen, weil es ja, so lange brauchen wir den Glauben, ne? Bis es im Sichtbaren erschienen ist. Dann kannst du auch darüber sprechen, aber dann ist es ja zum Glück auch schon da. Und ein Zeugnis. Amen dazu.